SWGT. Es geht los. Achtung, Achtung. Liebe Tanzpaare, ein Geistertänzer kreuzt ihren Weg. Bitte halten Sie äußerst rechts. Thank you.

Sarebbe bello se fossi un re. come si fa. Bella come sei. Come si fa. every sight and every sound. Dankeschön für diese Tanzrunde.